24. Hospital. Hamburgo. Chover. Chá. Trabalhar. Vinho. Engenheiro. Aussprache regeln. Üben Sie noch einmal die Aussprache dieser Wörter. Hospital. Hamburgo. Chover. Chá. Trabalhar. Vinho. Engenheiro.